Ja, ich darf mich auch für die Einladung recht herzlich bedanken. Ich soll heute Abend hier über die juristische, und das heißt in erster Linie die strafrechtliche Behandlung von Cannabiskonsumenten reden. Und wenn ich darüber rede, dann kommt das einer Einladung gleich, einer Reise in das juristische Absurdistan. Das heißt, heute Abend will ich den Versuch unternehmen, eine Transferleistung zu erbringen zwischen dem, was Juristen, insbesondere Strafrichter, in vielfältiger Weise formulieren und was sich, wenn man sich damit intellektuell, aber auch juristisch auseinandersetzt, im Wesentlichen als unverhüllt formulierte Grußbotschaft an den deutschen Stammtisch erweist, dieses hier deutlich zu machen und im Einzelnen darzulegen, ist nicht ganz einfach. Ich hoffe, dass es mir gelingt, aus der trockenen Juristensprache in das, was verständlich ist, sofern bestimmte Dinge überhaupt verständlich sind in der Argumentation, hier so zu formulieren und vorzutragen, dass Sie heute Abend auf der Informationsebene etwas mit nach Hause nehmen können. Denn ich bin von den Veranstaltern gebeten worden, heute Abend nicht so sehr über Drogenpolitik zu reden, sondern insbesondere das, was juristisch geschieht, zu erläutern und darzustellen. Dazu besteht auch ein entsprechender Bedarf, weil die Entscheidungen, um die es hier geht, die gerichtlichen Entscheidungen in der Öffentlichkeit in vielfältiger Weise falsch oder missverständlich transportiert worden sind. Ich will dann eingangs kurz beschreiben, was Sie heute Abend hier von mir erwarten können. Ich möchte zunächst die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in den wesentlichen Zügen noch einmal darstellen, dabei auch, soweit erforderlich, Kritik formulieren und auch in einem zweiten Teil deutlich machen, welche konkreten Auswirkungen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat oder haben wird. Darüber hinaus möchte ich, weil auch diese Entscheidung in der Öffentlichkeit in vielfältiger Weise falsch dargestellt wurde, die sogenannte 4-Kilo-Entscheidung des Landgerichts Lübeck erläutern, um deutlich zu machen, was damit eigentlich gemeint ist und welche Überlegungen dieser Entscheidung zugrunde liegen. Und drittens möchte ich auch noch, weil sich da fast unmerklich in der Cannabis-Diskussion eine zweite juristische Front eröffnet hat, nämlich die Frage beantworten oder versuchen zu beschreiben, was rechtlich stattfindet im Bereich der Straßenverkehrsdelikte beziehungsweise in dem Bereich der Führerscheinentzugsverfahren, die es gibt im Zusammenhang mit Cannabis. Das ist ja, wenn man das rechtspolitisch wertet, eigentlich eine neue Repressionsfront, die jetzt, nachdem das Strafrecht einen gewissen Rückzug erlitten hat, als zweite Repressionsebene aufgemacht wird. Es gibt da teilweise ganz absurde Entscheidungen, die ich auch mitgebracht habe, weil ich, obwohl ich bin ja kein Verwaltungsrechtler, aber dennoch habe ich eine Fülle von Entscheidungen zugesandt bekommen von Betroffenen. Und wenn man die Dinge rechtlich bewertet, muss man feststellen, dass das, was im Strafrecht mit leichten Rückzügen zu verzeichnen ist, hier in diesem Bereich umso härter zurückschlägt. Das heißt, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, 4-Kilo-Entscheidung und Entscheidung der Verwaltungsgerichte bei der Entziehung der Fahrerlaubnis oder dem vorgelagert die Ladung zum sogenannten Idiotentest, also MPU. Wenn ich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darstelle, möchte ich vielleicht einleitend einen Satz zitieren, den Professor Kreuzer, einige von Ihnen werden kennen, ein Wissenschaftler, der im Drogenstrafrecht